Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Krieg statt Schule. Kindersoldaten kämpfen in vielen Ländern weit entfernt. Aber auch hier in Europa waren bis in die Moderne Kindersoldaten im Einsatz. Können Opfer auch zu Tätern werden? Nur eine der Fragen, die bei dem Thema verstören. Als sie an die Tür meines Elternhauses klopften, wachte ich auf. Ich versteckte mich hinter der Tür. Ich stand einfach nur da. Sie holten sich meinen Bruder und meinen Onkel und wollten gerade aus der Tür gehen. Doch plötzlich leuchtete das Licht ihrer Taschenlampe in meine Richtung und sie kamen und holten mich. Sie fesselten mich und nahmen mich mit in den Busch. An diesem Tag, in derselben Nacht, sind wir losgezogen und haben Kasernen attackiert und 3 Soldaten getötet. Für Okot teilt diese Nacht sein Leben in ein Davor und ein Danach. Zuvor lebt er mit seiner Familie in Uganda, besucht die Schule, ein ganz normaler 14-Jähriger. Doch eines Nachts wird er von der Lord's Resistance Army entführt, einer Terrormiliz, die für einen christlichen Gottesstaat kämpft. Über 2 Jahre wird er im Busch verbringen, wird lernen, mit einer Waffe umzugehen und damit zu töten. Okot ist einer von Hunderttausenden, die als Kinder und Jugendliche in den Krieg verstrickt wurden. Minderjährige in bewaffneten Konflikten, das erscheint uns heute pervers, ungeheuerlich. Für unsere Gesellschaft verkörpern Kindersoldaten alles, was am Krieg schlecht ist. Doch das war nicht immer so, sagt der Politikwissenschaftler Dr. Michael Pittwald. Da müssen wir dann nach Europa schauen und gerade dort eine sehr lange Tradition feststellen von Kindersoldaten oder Kinder und Jugendlichen, die in militärischen Verbänden eingebunden waren. Kinder sind oft genügsame Soldaten. Lernwillig, anspruchslos, leichter zu entführen als Erwachsene und einfach zu manipulieren. Schon das antike Sparta setzte auf Minderjährige als Krieger. Ab dem Alter von 7 Jahren lebten die Jungen in Soldatenverbänden. Sparta brauchte zu dieser Zeit eine Masse von Kämpfern für seine Kriege. Und diese Jugendlichen wurden ja direkt zum Töten erzogen. Die haben dann so Spiele gemacht, zum Beispiel durften die nachts rausgehen und die Heloten, das waren damals die Sklaven in Sparta, einfach angreifen und gegebenenfalls auch umbringen. Selbst Aristoteles hat das in seiner Politik niedergeschrieben, indem er sagte, dass die Spartaner die Knaben zu Tieren gemacht hätten, brauchbar einzig und allein zum Krieg führen. Quer durch die Geschichte sind Kinder auf Schlachtfeldern präsent. Von Jeanne d'Arc bis zu den 15-Jährigen bei der Wehrmacht, von den Ritterknappen des Mittelalters bis zu den Jugendlichen im Vietnamkrieg. Nicht immer landen sie durch Entführung, Druck und Gewalt im Krieg. Im amerikanischen Bürgerkrieg zum Beispiel von 1861 bis 1865. Da liegt das Rekrutierungsalter eigentlich bei 18 Jahren. Trotzdem kämpfen Zehntausende Kinder und Jugendliche in der Armee. Die waren freiwillig da. Die sind nicht irgendwie zwangsrekrutiert worden, weil das wäre gesetzlich gar nicht gegangen. Und da hat man tatsächlich in den USA sehr stark drauf geachtet. Die Forschung führt das teils auf das Bildungsniveau zurück. Und auch da schon ein hoher Grad an patriotischer Gesinnung auf beiden Seiten, die dazu geführt haben, dass sich diese Jugendlichen freiwillig in diesen Krieg begeben haben. Ganz offiziell im Krieg sind die sogenannten Drummer Boys. Jungs, die mit kleinen Trommeln auf den Schlachtfeldern stehen und mit ihrem Takt die Bewegung der Truppen koordinieren. Sind da wahre kleine Helden geboren worden. Es gab da wohl mal so einen 11-Jährigen, den nannte man dann Johnny Shiloh. Der hat an einer 11 Jahren ist der von zu Hause weggelaufen, hat sich dem Regiment seines Staates oder einem Regiment seines Staates angeschlossen. 1862 war das bei der Schlacht von Shiloh. Seine kleine Trommel wurde zerstört durch Granatsplitter. Er holte sich dann eine andere Trommel, die ging ebenfalls in 2. Dann nahm er sich einfach ein Gewehr und ist direkt in den Kampf gestürmt und hat da geschossen und auch überlebt. Der wurde dann schon 1863 zum Sergeant ernannt. Das zeigt vielleicht ein bisschen, wie auch die Gesellschaft mit sowas umgeht oder umgegangen ist. Johnny won with his drum and his gun will live in history. Kinder wie Johnny Shiloh zählen damals regelrecht zur Popkultur, werden in Literatur und Kunst gefeiert. In unserer Zeit finden wir die Bilder von Kindern als Soldaten höchstens auf den Plakaten von Hilfsorganisationen. Wie eine Gesellschaft zu Kindersoldaten steht, hängt auch davon ab, was sie unter Kindheit versteht. Und das ändert sich, sagt der Politikwissenschaftler Michael Pittwald. Kindheit ist kein fester Begriff eigentlich. Der hat im Laufe der Jahre ist dieser Begriff immer einem historischen Wandel unterlegen. Insofern ist das ein kulturelles Produkt. Also man kann sagen, wir haben hier ein eigenes Bild, eine westliche Sichtweise auf Kindheit, die sich allerdings, das muss ich auch hinzufügen, ja fast weltweit durchgesetzt hat. Also dass man sagt, also Kinder sind schützenswerte Wesen und sie bedürfen Erwachsene, die auf sie aufpassen und die sich um sie kümmern sollten. Eine Sichtweise, die sich im 19. Jahrhundert immer mehr durchsetzt. Langsam und inkonsequent, aber eine regelrechte symbolische Kehrtwende, findet der Anthropologe David M. Rosen. Manche Wissenschaftler glauben, dass man die Kindheit sogar erst ab dann als eigene Lebensphase begreift. Kinder gelten nun, stärker als früher, als unschuldig, abhängig und verletzlich. Nach und nach verbietet man in Europa Kinder in den Armeen oder setzt sie weniger ein. Auch die schrecklichen Erfahrungen des Ersten und Zweiten Weltkriegs führen langsam zur öffentlichen Meinung, Kinder sollten keinen Platz auf den Schlachtfeldern haben. Das ist ja heute noch also ziemlich absurd oder ungeheuerlich, wenn man das überlegt. Und es spottet eigentlich unsere Auffassung von Kindheit und vom Bild des Kindes. Und das wurde dann immer mehr ins Völkerrecht eingefügt. Allerdings doch eher ein wenig halbherzig, möchte ich das nennen. Also das wurde sehr halbherzig aufgenommen, weil man dort immer die Grenze 15 hatte. Die hat man eigentlich noch bis heute. 15 Jahre, darunter auf keinen Fall, aber ab 15 gerne, in Anführungsstrichen. Laut Völkerrecht gilt man bis zum 18. Lebensjahr als Kind oder Jugendlicher und soll nicht rekrutiert werden. Doch es gibt ein Hintertürchen. Staatliche Armeen dürfen Kinder ab 15 unter gewissen Bedingungen rekrutieren und an der Waffe ausbilden. Ich vermute, das hat auch was mit der Tradition zu tun von Armeen an sich, gerade auch in Europa, dass man sich den Nachwuchs sichern möchte. Das sind Großbritannien, die 16-Jährige aufnehmen, sie aber nicht in Kriege schicken dürfen. Brasilien, Kanada, die USA, China, Frankreich, die Bundesrepublik, Österreich, die haben alle ein Rekrutierungsalter unter 18. Ja, und die sind nicht bereit, dieses zu ändern. Auch in Deutschland gibt es minderjährige Soldatinnen und Soldaten. Im Jahr 2017 waren es über 2000. Bei der Bundeswehr kann man sich schon mit 17 bewerben. Allerdings müssen die Eltern dem Dienst im Militär zustimmen und die Jugendlichen dürfen nicht im Ausland eingesetzt werden. Schätzungen zufolge sind weltweit etwa 250.000 Kinder und Jugendliche in bewaffnete Konflikte verstrickt, zum Beispiel in Afghanistan, Myanmar, Somalia oder im Sudan. Nicht alle kämpfen. Viele sind Köche, Boten oder Sexsklaven. Sie alle zählt man in der Forschung als Kindersoldaten. Eingesetzt werden Kindersoldaten heute oft in asymmetrischen Kriegen. Also weniger von Regierungen, sondern vor allem von nichtstaatlichen Akteuren, von Terrormilizen, Guerillas, in Bürgerkriegen. Weil die sich irgendwie finanzieren müssen, greifen sie gerne auf Kindersoldaten zurück, die billig und leicht zu bekommen sind. Und noch etwas begünstigt den Einsatz von Kindersoldaten: moderne Kleinwaffen. Sie können diese Waffen bedienen, die für diese Kriege notwendig sind. Stellen Sie sich ein 12-jähriges Mädchen im Panzer vor oder einen 13-jährigen Jungen im Hubschrauber, das geht einfach gar nicht. Also, aber da diese Kriege sehr hauptsächlich mit Kleinwaffen geführt werden, kann man diese Kinder als billiges Kampfpotenzial rekrutieren und auch einsetzen. Es ist schwer, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. 2012 verurteilte der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag den kongolesischen Milizenführer Thomas Lubanga, weil er Kindersoldaten rekrutiert hatte. Ein Urteil mit Symbolkraft. Doch bei den asymmetrischen Kriegen, die Guerillas und Milizen führen, ist es fast unmöglich, den Einsatz von Kindersoldaten zu stoppen. Dieser Charakter dieser Kriege ist ziemlich diffus oder, wie man heute auch gerne sagt, das sind asymmetrische Strukturen. Wie soll man das eindämmen? Mit wem soll man über was verhandeln dort? Also wen will man ansprechen und sagen, bitte unterlass das? Was Völkerrecht und UN und das Ganze ist da doch ziemlich begrenzt. Das Einzige, was man machen kann, ist, dass man sie praktisch auf eine schwarze Liste setzt, sogenannte Blacklist, die gibt's, und dass man dann sagt, der und der Warlord macht das und das und hat die und die Kinder. Aber einen richtigen Zugriff kriegt man da nicht. Zu den asymmetrischen Kriegen gehört auch der Krieg, den die Lord's Resistance Army 3 Jahrzehnte lang in Uganda führt. Eines ihrer Opfer ist Okot, damals 14 Jahre alt. Er lebt kurz nach seiner Entführung bei einer Miliz im Busch. Die Kinder haben panische Angst vor dem Rebellenanführer Joseph Kony. Um ihn herrscht ein Kult. Man schreibt ihm magische Kräfte zu. Die Kinder glauben, dass er ihre Gedanken lesen kann. An Flucht darf man deshalb nicht einmal denken. Auch die Initiationsrituale spielen mit der Furcht der Kinder. There was cyanide oil. Jemand schmierte sich Shea-Öl auf die Daumen und benetzte damit deine Stirn, deine Brust und deine Zehen und Füße, als ob er dich salben würde. Und dann sagte er, von diesem Tag an gehörst du zu uns. Das sind die Zeichen, damit wir wissen, wenn du fliehst, werden wir dich kriegen. Wo auch immer du hingehst, wir werden dich finden. Wo auch immer dich deine Füße hintragen, du wirst dich verirren. Von solchen Initiationsritualen hört Annette Pfeiffer oft. Sie ist Psychologin und arbeitet in Norduganda für die Organisation VIVO, die ehemalige Kindersoldaten therapiert. Viele dieser Rituale hatten mit Gewalt zu tun. Eine bewusste Strategie der Rebellenführer, sagt sie. Die bestanden halt zum einen daraus, dass sie sehr stark geschlagen wurden. Und dann wurde ihnen teilweise hinterher eine Waffe gegeben und dann wurde das gefeiert. Und dann ist das natürlich so ein Widerspruch von, ich habe starke Schmerzen erlebt und habe gedacht, ich muss sterben, weil die Schläge so stark waren. Und dann wird man aber belohnt. Also das ist natürlich was sehr Verwirrendes für Kinder. Und dann sind sie aber teilweise trotzdem stolz drauf gewesen, die Waffe zu haben, weil das ja was ein Statussymbol ist. Und diese Verwirrung ist halt auch diese Manipulation dabei, dass sie dann gesagt haben, jetzt bist du ein Soldat. Okot steigt nach seinem Initiationsritus in der LRA auf. Man nimmt ihm die Fesseln ab und gibt ihm eine Waffe. Die soll für ihn jetzt Mutter und Vater sein, sagen ihm seine Kommandanten. Aber selbst mit der Waffe bleibt Okot ein Gefangener. Er sieht schnell, was mit den Kindersoldaten passiert, die versuchen zu flüchten. There was a lady who was trying to escape. Einmal wollte eine junge Frau aus unserer Einheit fliehen. Man entdeckte sie und brachte sie zurück. Einer der Soldaten, der ein kleineres Team befehligte, sagte uns Rekruten, dass wir uns aufstellen sollten. Also stellten wir uns auf. Und dann traten wir das Mädchen zu Tode. Viele Kindersoldaten trauen sich auch deshalb nicht zu fliehen, weil sie nicht wissen, was sie zu Hause erwartet. Okot hat Angst, in sein Heimatdorf zurückzukehren. Schließlich hat er so viele Verbrechen verübt. Nicht alle davon sind unter Zwang geschehen, erzählt er heute. Dörfer plünderte er gerne, sagt er, und lacht manchmal sogar, wenn er von den Überfällen berichtet. For me, I had my own goal. Ich hatte mein eigenes Ziel. Ich fragte meinen Vorgesetzten, Labongi Odomi, lass mich mitkommen. Er sagte dann, ja, komm mit, komm mit. Von den Regierungssoldaten plünderte ich Rindfleisch. Das mochte ich am liebsten. Ich bekam Kekse, ich bekam Softdrinks, etwas Essbares. Das war meine Mission, so etwas zu finden. Und ich bekam neue Uniformen, weil ich Soldaten umbrachte. Ich liebte neue Dinge. Ich bin mitgegangen, weil ich diese Dinge brauchte. Unsere Gesellschaft sieht Minderjährige im Krieg vor allem als Opfer. Sicher zu Recht. Aber das Bild des passiven Opfers verschleiert die Grautöne, die es in manchen Situationen gibt. Einige Kindersoldaten, wie Okot, begehen freiwillig Gewalttaten. Gegen den ugandischen Warlord Dominic Ongwen läuft deshalb am Internationalen Strafgerichtshof gerade ein Verfahren. Er wurde als Kind entführt und stieg rasch zu einem der gefürchtetsten Kommandanten der LRA auf. Zwar steht er nur für Verbrechen vor Gericht, die er im Alter von über 18 Jahren begangen hat, also als Erwachsener, aber wäre er ohne Entführung zu dem geworden, der er heute ist? Sein Anwalt Crispus Ayena Odongo hält es für unfair, einem ehemaligen Kindersoldaten den Prozess zu machen. Er ist ein Opfer, entführt im Alter von 9 Jahren. Die Frage ist, kann jemand wirklich behaupten, er sei im Laufe der Zeit zu einem Täter geworden? Kann ein Opfer in solchen Verhältnissen zu einem Täter werden, wenn es keinen eigenen Willen hat? Ich will das Gericht davon überzeugen. Einmal Opfer, immer Opfer. Die Anklage dagegen sagt, als Kindersoldat hatte Ongwen keine Wahl. Irgendwann stieg er aber so weit auf, dass er seine Verbrechen bewusst und aus freiem Willen heraus beging. Kann ein Opfer auch Täter sein? Kann ein Kindersoldat eigene Entscheidungen treffen? Der Gerichtshof ringt mit dieser Frage. Auch manche Forscher betonen heute, dass Kinder im Krieg sehr wohl eine gewisse Agency haben, eine Handlungsmacht. An Konflikten nehmen sie nicht immer unter unmittelbarem Zwang teil. Das hat auch Michael Pittwald bei seinen Forschungen erlebt. In Mosambik interviewt er junge Männer und Frauen, die früher Kindersoldaten waren. Sie schlossen sich auch deshalb bewaffneten Verbänden an, weil sie darin eine Chance sahen. Paradoxerweise ein Schutz vor häuslicher Gewalt und Missbrauch. Sowohl Mädchen wie auch Jungen haben sehr stark mit Selbstständigkeit auch argumentiert. Da haben sie gelernt, auf eigenen Füßen zu stehen. Da haben sie gelernt, selbstständig zu sein, sich vom Elternhaus zu lösen. Ich muss dazu allerdings sagen, dass fast alle, egal ob sie zwangsrekrutiert waren oder sich als freiwillig betiteln, ein massives Interesse daran haben, diese Phase ihres Lebens also positiv in ihre Biografie mit einzubauen. Trotz allem miserablen Zeugs, was sie dort erlebt haben. Das klammern die aber auch nicht aus, sie beschönigen das nicht. Und dennoch versuchen sie wenigstens klitzeklein wenig das einzugliedern. Also das ist, glaube ich, von der Psychologie her sehr wichtig, dass sie das hinkriegen. Auch Okot geht es so. Seine Zeit bei der Lord's Resistance Army gefiel ihm, sagt er rückblickend. Er liebt die Beute, das Abenteuer, die Freiheit, die er in der Miliz hat. Sogar seinen Kommandanten liebt er, obwohl dessen Untergebene ihn entführt haben. Annette Pfeiffer erstaunt das nicht. In solchen Extremsituationen, sagt sie, reicht schon die kleinste nette Geste eines Kommandanten aus, damit ein Kindersoldat ein gutes Verhältnis zu ihm aufbaut. Das, was wir von unseren Klienten haben, war dann halt im Zusammenhang damit, dass die Kommandos sich gut um die gekümmert haben, dass sie denen zum Beispiel extra Essen gegeben haben oder sie auch mal beschützt haben. Quasi jede Erleichterung oder Schutz oder extra Essen ist das, was dann die Leute dazu gebracht hat, zu sagen, ja, das war ein guter Commander, der hat sich halt versucht, um mich zu kümmern. Okot bleibt 2 Jahre bei der Lord's Resistance Army. Er flieht schlussendlich. Aber nur deshalb, weil er seine Schulbildung nachholen will und sich davon einen schnelleren Aufstieg in der LRA verspricht. Es klingt paradox, aber für ihn scheint das Leben in Gefangenschaft damals zur Freiheit geworden zu sein. Manche Kindersoldaten sehnten sich auch nach ihrer Rückkehr noch nach dem Krieg, sagt die Psychologin Annette Pfeiffer. Wir hatten das auch manchmal, wenn ehemalige Kindersoldaten wieder zurück waren, dass es manchmal hier damals noch im Binnenflüchtlingslager sehr schlecht ging und dass sie dann gesagt haben, ich will lieber wieder zu den Rebellen zurück, weil sie da in dem Moment nur das Schlechte von jetzt gesehen haben und nur sich an das Gute von damals erinnert haben. Und das ist natürlich auch keine freie Wahl. Die wollen nicht wirklich zurück, sobald man mit ihnen geredet hat. Aber erinnerst du dich denn nicht, du hast uns erzählt, dass da Tötungen waren und wie schwer das für dich war. Dann sagen sie natürlich, ach nee, da will ich nicht hin zurück. Es ist eher so, dass es dann darum geht, wie schlecht es ihnen dann jetzt geht. Halt mit den Symptomen, auch mit der Rollenverteilung, dass sie teilweise in der Entführung fast wie ein Commander gemacht wurden oder der Anführer von einer kleineren Gruppe eine gewisse Macht hatten. Und auf einmal waren sie wieder zu Hause, vielleicht ein Teenagerkind und mussten dann wieder auf die Eltern hören. Also und dann Armut und solche Probleme, Stigmatisierung, bringt einen dann vielleicht dazu zu sagen, ja, ich will zurück, aber Das ist meiner Meinung nach ja kein richtiges, freiwilliges, ich will da unbedingt zurück. Auch Okot geht nach seiner Flucht nie wieder zurück zur LRA. Seine Familie heißt ihn mit offenen Armen willkommen. Keine Selbstverständlichkeit. Manche Gemeinschaften in Uganda schließen zurückkehrende Kindersoldaten aus, weil sie sich vor ihnen fürchten und weil sie als unrein gelten. Unter diesem Stigma muss Okot nicht leiden. Ein ziviles Leben zu führen, fällt ihm trotzdem schwer. Im Busch hatten wir viele Wege, um miteinander zu kommunizieren. Vor dem Abmarsch pfiff zum Beispiel immer jemand. Dann nahm man seine Waffen und sein Gepäck und ging los. Das Trauma kam bei mir immer dann hoch, wenn ich jemanden pfeifen hörte. Dann packte ich rasch meine Sachen zusammen und lief einfach los. Es hat 6 Monate gedauert, bis ich mich an das Pfeifen gewöhnt habe. Wie viele Kindersoldaten leidet Okot nach seiner Rückkehr unter der Zeit im Busch. Flashbacks, schreckliche Albträume, ein Stechen in der Brust. Die Rückkehr der Kindersoldaten ist auch für die Gesellschaft eine Herausforderung. Viele Kindersoldaten in Uganda haben in Gefangenschaft gelernt, dass Aggression belohnt wird. Nach ihrer Rückkehr richten sie diese Gewalt gegen andere oder gegen sich selbst. Viele ehemalige Kindersoldaten werden abhängig von Drogen oder Alkohol oder nehmen sich sogar das Leben. Okot kann sich psychologische Hilfe holen, um das Trauma zu bewältigen. Inzwischen ist die Lord's Resistance Army längst besiegt. In Norduganda herrscht Frieden. Okot hat ein Psychologiestudium aufgenommen und arbeitet heute in einer Beratung für ehemalige Kindersoldaten. Ich will eine Antwort finden auf meine Probleme und dann auch den Brüdern und Schwestern Antworten geben, die noch Schwierigkeiten haben. Ich bin froh, dass ich so viele Therapien gemacht habe gegen die posttraumatische Belastungsstörung. So viele andere, Brüder, Schwestern, die im Krieg gelitten haben und entführt wurden, hatten die Chance nicht. Ich will eine Antwort auf manche ihrer Probleme sein. An answer, try to address some of those issues. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Elisabeth Breuer. Es sprachen Hemmer Michel, Lenz Schuster und Michael Hafner. Ton und Technik Fabian Zweck. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.